Zum 50. Gründungstag der Vereinigung Südostasiatischer Staaten, kurz ASEAN, gab das ASEAN-Komitee in der DVRK am 8. August im Daedonggang-Clubhaus für das Diplomatische Korps in Pyongyang ein Bankett. Dazu wurden die Funktionäre der betreffenden Bereiche, wie der Minister für Außenwirtschaft der DVRK, Kim Yong-jae, und die diplomatischen Vertreter und die Vertreter der internationalen Organisationen in der DVRK eingeladen. Zugegen waren dabei die Mitglieder der Botschaften der ASEAN-Länder in der DVRK, darunter der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Republik Indonesien, Bambang Hendrasto, Vorsitzender des ASEAN-Komitees in der DVRK, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam, Pham Biet Hung, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos, Phon Kham Intabwadi, und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Königreiches Kambodscha, Sin Bun Thuan.